Deutschlandfunk. Nachtradio. Zweite Stunde um 2:05 Country und Western. Damit haben wir angefangen vor einer Stunde. Damit geht es jetzt weiter. Jake Owen, das ist der Interpret vor den Nachrichten gewesen. Der Mann kommt aus Florida, 26, 27 Jahre alt. Zweite CD, Golfspieler wollte er werden, hatte einen Wasserskiunfall. Konnte nicht mehr, nicht mehr Wasserski fahren natürlich und konnte vor allen Dingen auch nicht mehr Golf spielen. Ging nach Nashville, Tennessee, ging zur Bank. Den ging es damals vielleicht noch besser. Er öffnete ein Konto und die Bankangestellte fragte ihn, was er denn in Nashville wolle. Und er sagte, er wolle eine CD machen. Er sei nicht nur Golfspieler, sondern eben auch Sänger. Die Bankangestellte fragte wieder, haben Sie irgendwelches Material von sich? Er sagte, ja. Er gab ihr das. Die Dame schickte es ein in einen Verlag und er bekam einen Vertrag. So geht das. Izzy Does It, die zweite CD von Jake Owen im Februar dieses Jahres, 2009, erschienen. Scrappy Judd Newcomb heißt der nächste Interpret. Er heißt natürlich Judd Newcomb, aber auf der CD steht wirklich Scrappy Judd Newcomb. Ride the High Country ist der Titel der CD und daraus Don't You Turn That Song Off, Scrappy Judd Newcomb. Song off. You know, I remember the first time I ever heard it play. I feel like I'm living in another world today. Wait, don't you turn it down. It's all about to hit the pocket in a positive way. I feel like I'm living in another world today. Yeah, it's got me thinking. Deep in the night I wake up praying that I got enough love in my heart. That I got some real love in my heart. Oh, you can go so crazy thinking about everything we don't do for each other in this life. Don't you think we could be a little more fearless? Don't you think I could be a little more fearless? Yeah, I believe this song helped me make it from day to day. I wanna go the distance and hear what you've got to say. First time I heard it play. Such a beautiful sound. Could you help me find my way? No, let's don't turn it down. I got a feeling we should turn it up now. the shadows into a world so bright. So bright, I know I could find you there. Oh, wait, don't you turn that song off. Let's just be still for a moment and listen to it play. I feel like I'm living in another world today. But I feel it taking me back. I feel it taking me back. Oh, I feel it taking me back. Yeah, feel it taking me back. Take us back, oh, take us. waves are lapping where the children grew. All that we have known will be an echo of days when love was true. Muted voices just beyond the silent surface of what has gone. Leila Diane Manick, so ihr kompletter Name, Künstlername. Die ersten beiden Teile, also Leila Diane aus Nevada City, Kalifornien, ehemalige Goldgräberstadt. Eine CD mit dem Titel To Be Still in den USA schon 2006 veröffentlicht. In Europa erst jetzt im Februar 2009. To Be Still, Leila Diane. Das war der Titelsong übrigens. Sie war für zwei Konzerte in der Bundesrepublik in Hamburg und in Berlin und tritt nochmal in der Bundesrepublik auf, am 3.6. in Frankfurt am Main und am 4.6. in München. Greg Copeland scheint ein alter Freund von Jackson Browne zu sein, der auch wieder einmal in die Bundesrepublik kommt in der nächsten Woche. Richtig, ja, in der nächsten Woche. Greg Copeland, also ein alter Freund von Jackson Browne. Greg Copeland hat eine CD gemacht mit dem Titel Diana and James. Und das Besondere an dieser CD ist, dass Greg Lees, dieser Pedal Steel Guitar Player, mit dabei ist. Nicht nur als Produzent, sondern eben als Musiker. Und bei einigen Songs spielt er auch Pedal Steel Greg Leeds, und er kann das ganz gut. Und seit Katie Lang, seit den früheren LPs bzw. CDs von Katie Lang, ist er dann doch ein recht bekannter Pedal Steel Gitarrist, Greg Leeds. Also Greg Copeland mit dem Song Typical. tearing you apart. Your strong and steady heart can't take the strain. Soul to leave you dying. You gave to us your song, and the birds sang along, and the wind answered back when you called. There won't be no trees left at all. No birds are flying. Dass die Country-Musik oder sagen wir die Vorläufer der Country-Musik damals, als es noch Hillbilly hieß, aus den Appalachen kommt, aus diesem Gebirge, was sich an der Ostküste der USA nicht ganz von oben nach unten, aber doch über ein paar Kilometer streckt, eben durch die Staaten, durch die beiden Carolinas, durch Tennessee und ein bisschen noch nach Georgia rein. Und wenn man sich denn vorstellt, wie die Musik geklungen haben mag, die Menschen, die komplett einfachen Menschen, die völlig einfachen Menschen, die dort gelebt haben, in den Bergen gemacht haben, dann mag sie so geklungen haben, die Musik wie von Diana Jones. Better Times Will Come heißt die CD von Diana Jones und der Song, den wir hörten, der hieß eben auch Appalachia. Diana Jones ist bekannt geworden, ein bisschen mehr bekannt geworden, weil Joan Baez auf ihrer letzten CD einen Song von ihr gesungen hat, Henry Russell's Last Words. Der ist auch auf dieser CD von Diana Jones, Better Times Will Come. Also das ist der Titel gewesen, Appalachia. Tom Rush hat in Harvard studiert, Englisch. Wollte vielleicht was anderes werden als Singer-Songwriter oder Folkmusiker oder meinetwegen auch Country-Musiker hat er gemacht, Country-Musik 1974, Ladies Love Outlaws. Ich bezweifle, dass Damen Outlaws mögen, höchstwahrscheinlich mögen sie gestandene Männer, beziehungsweise Männer, die eben keinen Blödsinn machen, und Outlaws sollen ja dafür bekannt sein, dass sie Blödsinn machen. 1962 die erste LP von Tom Rush, 1968 hatte er einen Song, No Regrets, den die Walker Brothers in die Hitparaden brachte. Und Tom Rush hat jetzt eine neue CD gemacht, eine schöne CD mit dem Titel What I Know, Tom Rush. Und aus dieser CD mit dem Titel What I Know, da hören wir East of Eden, Tom Rush. We come this far and we can't turn back. This train's run out of track. Seems like there ain't no use to try. Now I'm not one to abandon hope, but this might be all she wrote. Our destination fades like smoke into the sky. And we come this far and it's still the same. Standing out here in the rain, just one more mile, if only you could fly. Oh, here we are, east of Eden, so close you can taste the freedom. Freedom like you've never known. On east of Eden and the promised land, just a castle made of sand. Don't it make you wish you could go home? Oh, don't it make you wish you could go home? Now in all this time we kept our dream, nothing ever came between. And finally, we're standing at the gate. Oh, the gate is closed and there's a wall. I never thought it would be so tall. Just a piece of paper seals your fate. Any child could feel the pain, but the high and mighty have no shame. Where you are is where you must remain. On here we are, east of Eden, so close you can taste the freedom. Freedom like you've never known. On east of Eden and the promised land, just a castle made of sand. Don't it make you wish you could go home? Ah, don't it make you wish you could go home? Like you've never known. On east of Eden and the promised land, just a castle made of sand. Don't it make you wish you could go home? Ah, don't it make you wish you could go home? Let you leave without a fight. Listen to me while I shed some light on why you need me. We're such a perfect combination. You without me would be wrong. So I'll only let you go if you let me come along. You make me crazy about you. Don't make me doubt you, 'cause without you I can't go on. Believe me, we belong together, you and me forever and a day. If you leave me, you have to take me with you, 'cause that's where I want to stay. Yep. have to take me with you. You're not getting out of here alone. And darling, in your heart you've always known how much you need me. We're such a perfect combination. Me without you makes me blue. So I'll only let you go if you let me go with you. Don't think you're so clever. You made vows and that's forever. I belong to you and you to me. Believe me, we belong together, you and me forever and a day. If you leave me, you'll have to take me with you, 'cause that's where I want to stay. Western Swing kann man das durchaus nennen, was das gerade gewesen ist. Wobei auch ein bisschen Jazz, ein bisschen Zigeuner-Jazz dabei war. Eine Band mit einem völlig kuriosen Namen, Hot Club of Cowtown. Vielleicht dann den Hot Club de Paris, diese Band, in der Django Reinhardt und Stefan Grappelli mal spielten. Hot Club of Cowtown, eine Band aus den USA, eine Band, die auch schon diverse CDs gemacht hat. Wishful Thinking ist die letzte gewesen. Die ist relativ neu in Europa erschienen. Ein Trio, zwei Herren, eine Frau, Elena James, die Frau, und die ist mit Bob Dylan mal auf Tournee gewesen, nachdem er sie mal gesehen hat, als sie mit Uli Nelson aufgetreten ist, hat er sie mitgenommen auf eine Tournee in den USA. In Europa war sie meines Wissens nicht dabei. Also Hot Club of Cowtown, diese CD, eine Mischung zwischen Western Swing und dem erwähnten Zigeuner Jazz und hier und da ein bisschen Country. Jorma Kaukonen, Gitarrist, sicherlich ein paar Jahre älter inzwischen. Gitarrist natürlich bei Jefferson Airplane bzw. Starship, bei Hot Tuna. Hat eine CD gemacht, River of Time. Eigentlich eine Blues-CD. Er singt Songs von sich und von anderen, von Mississippi John Hurt zum Beispiel, eine ganz ruhige CD. Ein Song von Merle Haggard ist dabei und der heißt More Than My Old Guitar, Jorma Kaukonen. living on the road, my friend. It's gonna keep you free and clean. Now you wear your skin like iron, and your breath's as hard as kerosene. Weren't your mama's only boy, but her favorite one, it seems. She began to cry when you said goodbye. Sank into your dreams. Pancho was a bandit boy, his horse as fast as polished steel. His gun outside his pants for all the honest world to feel. Pancho met his match, you know, on the deserts down in Mexico. Nobody heard his dying words. That's the way it goes. All the federalists say could have hit him any day, only let him hang around. And of kindness, I suppose, that they can't sing the blues all night long like he used to. Dust bit down south, did up and left his mouth. Diddle poop on your low, left his fit for Ohio. Where he got the bread to go? Oh, there ain't nobody knows. All the federal could have hit him any day, they only let him slip away. Out of kindness, I suppose. Poets tell I punch your bill, left us living in a cheap hotel. The desert's quiet and Cleveland's cold. The story ends, we told. Pancho, need your prayers, it's true, but save a few for Lefty too. He only did what he had to do, and now he's growing old. How the federalists say could they hit him any day? We only let him go so wrong. Out of kindness, I suppose. You great federalists say could they hit him any day? We only let him hang around. Out of kindness, I suppose. Das ist unschwer zu erkennen gewesen. Steve Earle war das mit einem Song, den Townes Van Zandt geschrieben hat. Pancho and Lefty hieß der Song, möglicherweise der bekannteste Song von Townes Van Zandt. Steve Earle hat mal gesagt, Townes Van Zandt ist der beste Songwriter in der ganzen Welt. Und ich würde mich in meinen Cowboystiefeln auf den Kaffeetisch von Bob Dylan stellen und das behaupten. Bob Dylan selbst hat den Song auch mal gesungen, live, nie auf LP oder CD. Diverse andere haben diesen Song gesungen. Townes Van Zandt zum ersten Mal selbst natürlich 1972, dann 77 Emmylou Harris auf ihrer LP Luxury Line. Merle Haggard und Willie Nelson 83 auf ihrer gleichnamigen LP. Und ja, viele, viele, viele andere. Der Song ist auf einer CD von Steve Earle, die am 12. Mai erscheint. Und diese CD heißt Townes. Und Steve Earle macht da nichts anderes, als dass er Songs von Townes Van Zandt singt. Und zwar ausschließlich. Mit dabei ist sein Sohn zum ersten Mal, Justin Townes Earle. Also der Mittelname, beziehungsweise der zweite Vorname von seinem Sohn, seines Sohnes, ist nun eben Townes. Steve Earle ist und war ein begeisterter Townes Van Zandt Hörer und Anhänger. Ben Queller, Things I Like to Do von Ben Quellers CD Changing Horses. I don't know where we are, but I know what I like to do. I like staring up at a starry sky and down on an ocean blue. I like it when we touch. To most people this isn't much, but these are the things that I like to do. I don't know where to go, but I know what I like to do. I like walking down those little streets when we're in Paris, France. When I'm in the mood to run and when I'm in the mood to dance, these are the things that I like to do. Spell, but I know what I like to do. I like thinking about the people who lived here before us. I like listening to my favorite music when I'm on the bus. These are the things that I like to do. I don't know what to do, but I know what I like to do. I like talking at the diner instead of screaming in the noisy bar. I like walking into public places strumming this guitar. These are the things that I like to do. But most of all, I like liking you. Just the other side of nowhere to this big time lonesome town. They got a lot of ice and snow here, half as cold as all the people I found. Every way I try to go here seems to bring me down. Seen about enough to know where I belong. I've got a mind to see the headlights shining on that old white line between my heart and home. Sick of spending Sundays wishing they were Mondays, sitting in a park alone. So give my best to anyone who ever done me any loving way wrong. Tell them that the pride of just the other side of nowhere going home, taking nothing back to show them for these dues I've paid. But the soul I almost sold here, the body I've been giving away, fading from the neon nighttime glow here, heading for the light of day. Just the other side of nowhere, going home. I've got a mind to see the headlights shining on that old white line between my heart and home. Sick of spending Sundays wishing they were Mondays, sitting in a park alone. To give my best to anyone who's left, who ever done me in any loving way at all. Tell them that the pride of just the other side of the West, going home, taking nothing back to show there. For these dues I've paid, but the soul I almost sold here, and the body I've been given away. Fading from the neon nighttime glow here, heading for the light of day. Just the other side of nowhere. Just the other side of nowhere, going home. Das ist ein Duo gewesen, ein Duo mit dem Namen Eric Brace und Peter Cooper, mit dem Song Just the Other Side of Nowhere, ein Song, den Chris Christopherson geschrieben hat, von der CD von Eric Brace und Peter Cooper mit dem Titel You Don't Have to Like Them Both, also beide von ihnen sollte man nicht mögen, brauchen. Nun sollte es weitergehen mit einem Song von Tammy Wynette, aber der CD-Spieler kann die CD nicht lesen. Das heißt, wir hören einfach noch einen weiteren Song von Eric Brace und Peter Cooper, und der heißt dann Yesterdays and Used to Be's, die beiden also. Noch einmal. Yesterdays and used to be's from a long, long time ago. Take my faded memories to a place that I used to know. We used to fly like we had wings when we were easier to please. I loved you and you loved me. Yesterdays and used to be. With just a mattress on the floor in that old place where we used to stay, you made me feel like I was more than anything I've got today. But we were kicking down all those doors, we were climbing up all those trees before we started keeping score. Yesterdays and used to be. All I wanted was a little affection. All I wanted was you. All I needed was a real connection, one chance to be. Yesterdays and used to be's from a long, long time ago. Take my faded memories to a place that I used to know. We were never without our doubts. I try to look back honestly, but I swear we could have walked on clouds. Yesterdays and used to be's. When I loved you and you loved me. Yesterdays and used to be. Brace und Peter Cooper, also noch einmal Yesterdays and Used to Be's und nun zu Tammy Wynette. Es gibt Leute, die sprechen sie Wynette aus. Wie auch immer, 1942 in Mississippi, in der Nähe von Tupelo, also auch dort geboren, wo Elvis herkam, in der Nähe von Tupelo geboren, im tiefen Süden, im Vater Farmer, einziges Kind, armer Eltern, Karriere gemacht, tablettensüchtig, drogensüchtig, 4 oder 5 Mal verheiratet, krank und 1998, also im Alter von 56, bereits verstorben. Am 6.4.98, das heißt ihr 11-jähriger Todestag, ist vor ein paar Tagen gewesen. Es gibt eine neue CD von Tammy Wynette oder Tammy Wynette. Neue CD ist natürlich Quatsch. Stand By Your Man, The Best of Tammy Wynette heißt diese CD. Stand By Your Man ist natürlich dabei und auch die IVORCE, also Divorce. Diese ganze Gegensätzlichkeit ihrer Karriere ist auf dieser CD vertreten. Also Songs eben wie Stand By Your Man, wo sie ganz klar macht, egal was der Mann macht, stehen bei. Und dann gibt es andere, wo sie eben genau das Gegenteil behauptet, Till I Can Make It On My Own und so weiter und so fort. Wir hören einen Song von Tammy Wynette, der heißt I Don't Wanna Play House, Tammy Wynette. Today I sat alone at the window and I watched our little girl outside at play with the little boy next door, like so many times before. But something didn't seem quite right today, so I went outside to see what they were doing. I heard him name again and I hung my head in shame when I heard our little girl say to him, I don't wanna play house, I know it can't be fun. I've watched mommy and daddy, and if that's the way it's done, I don't wanna play house. It makes my mommy cry, 'cause when she played house, my daddy said goodbye. Daddy, and if that's the way it's done, I don't wanna play house. It makes my mommy cry, 'cause when she played house, my daddy said goodbye. Das war's, das war der Soundcheck mit Country und Western. Am Mikrofon war Knut Benzner. Einen Song haben wir noch, einen Song von Brad Paisley, von dessen Album Play the Guitar Album, der heißt Cluster Plug. Tschüss. Und schöne Ostern.